im Jahr 1962, der Soul Bossa Nova von Quincy Jones. Ja, wer diesen Mann nur als Produzent von Michael Jackson kennt, der das legendäre Thriller-Album bzw. auch noch Bad mit auch arrangiert hat und mit auf den Weg gebracht hat, dem fehlt einiges. Dieser Mann ist viel, viel länger im Geschäft, nicht nur als Arrangeur bzw. als Produzent, dies erst in den letzten 20 Jahren, aber angefangen hat er als Trompeter und zwar in der Band von Lionel Hampton. Das hat er, sowohl gut wie auch schlecht in Erinnerung. Das Gute war, dass er anfangen konnte, Kompositionen, Arrangements zu schreiben für diese Band. Das andere war, dass sie manchmal Bermuda-Shorts tragen mussten oder lila Jackets mit Tiroler-Hüten. Und zwar war es ja auch ein Showorchester, was Lionel Hampton da hatte. Danach konnte er dann sowas nicht mehr riechen, hatte versucht, ganz, ganz ernsthafte Sachen zu machen. Viele Grammys und Oscar-prämierte Filmmusiken hatte er ja eingeheims und produziert hatte. Nicht nur Michael Jackson, sondern auch Ray Charles, Frank Sinatra, Barbara Streisand oder eben dieser Jackson. Und wir kommen jetzt wieder zur moderneren Musik. Es geht ja hier im Soundtrack jetzt noch bis 3 Uhr um Musik, die gesammelt wurde auf Samplern des Talking Loud Labels, sowohl neuere Sachen wie auch ältere. Hier die neueren, eins der Aushängeschilder oder zwei Aushängeschilder kommen. Jetzt Galliano und Omar. Galliano mit Little Ghetto Boy. Change as the world revolves, we should rearrange. Some Zwei Aushängeschilder des Talking Loud, Labels Oma, You've Got to Move, und davor Gaiano mit Little Ghetto Boy. Ist mal wieder Zeit für eine etwas ältere Aufnahme. Das heißt, das Stück ist eigentlich gar nicht so alt. Coming Home. Es handelt sich dabei fast nur um ein eingängiges Popstück, aber bei dem Interpreten hätte man das eigentlich nicht vermuten können. Hank Roberts and the Birds of Prey. Hank Roberts. Er spielt Cello, er singt hier aber auch, und Cello ist ja nur wirklich nicht das Improvisationsinstrument im Jazz, anders als jetzt Trommel, Posaune, Gitarre, Schlagzeug, alles dieses, aber ein Cello. Aber er hat es versucht, Hank Roberts. In der New Yorker Avantgarde-Szene hat er sich dieses erspielt und versucht, dieses Vorurteil denn auch ad acta zu legen. Er hat allerdings sehr viele verschiedene Sachen versucht, also sein kompositorisches Ideenspektrum reicht denn auch sowohl von James Brown bis zu John Cage wie von Johann Sebastian Bach bis hin zu Bill Frisell. Hier jetzt, wie gesagt, ein Stück, das wirklich die feinste Popware ist, nicht mehr und nicht weniger. Coming Home. I'm coming home. I used to know. Used to smile and say hello. Spin the world and turn the page. Entertaining from the stage. With father time forever true. Loves its own and me and you. Disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down. Hold my hand. It's a lonely sound. Hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind and look for a place where the windrows bend. World is falling down. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. Hold my disappear just like the sun when the day is Frau, die ihre Töne immer haarscharf neben die Melodie setzt, aber auch das zeigt ja, zeugt von gutem Geschmack und Stil. Abby Lincoln war das, auch schon sehr, sehr lange im Geschäft hier mit dem Titel The World is Falling Down. 1960, so zur Anfangszeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, war sie eine programmatische Freedom Now Suite des Schlagzeugers Max Roach beteiligt, und in den 60ern beschäftigte sich Abby Lincoln dann mit dem Thema Afrika, was ja dann auch, man muss schon fast sagen, in Mode kam. In den 70ern dann eher Gedichte, da standen Theaterstücke, Gedichte im Vordergrund, und sie unterrichtete auch Drama an einer kalifornischen Hochschule, und jetzt seit einigen Jahren steht sie auch als Sängerin wieder auf der Bühne und nimmt regelmäßig Platten auf. Das war ein Stück, das 1990 aufgenommen wurde, The World is Falling Down. Es ist 2.34 Uhr, Minuten. Hier ist DLF Nachtradio mit dem Soundcheck. Es geht um Songs des Talking Loud Labels. Hier eine Band, die es seit 1979 gibt, die schon immer Fusion-Musik gemacht haben und damit wunderbar in das musikalische Crossover-Konzept von Talking Loud reinpasste, Steps Ahead mit dem Titel Get It. Higgity diggity damn, try oobop shabam. You gotta hear Blue Note to dig Def Jam. Don't get it? Well, let me hit for chill the truth and who said it. I know the saints are dope, but don't sweat it, cause your mind is like a needle, huh, and I'll thread it. Back in time when beer was a dime, the music was fine, jazz in its prime. Sophistication, syncopation, and every night I stand an ovation. You ever listen to Diz and Bird? Word, the meat is horns that you never heard. After playing dance music for the Lindy Hoppers, they dance with all the other great bebobbers all night. All right, join the fight, see the light, a revolution in jazz. We think we know jazz, but do we? Have you ever listened to a guy named Louis Armstrong? They call him Satchmo. His horn paved the way so the boppers could blow. Get it? No? Well, check it out, bro. Marcus and Malcolm X. They have some serious social effects. But wait, you play a song and the notes are wrong. Your roots be jive, man. Don't give me five, man. Cause while you're out trying to score a vowel, I'm inside checking out my radio dial. I hear the Duke, the Count, the Earl. I know them all. I got miles and train on my kitchen wall. Cause I'm enlightened. Get it? I'm not frightened. To feel the tension of harmonic extension. I dig funk, but Thelonious Monk has something else to say. And by the way, about this fellow Ornette, well, have you heard him yet? Don't forget the debt you owe to the past. Whoa, not so fast. You may be king of your scene, but you don't know where you've been. Don't get me wrong, I ain't knocking it, but I'll be swinging after you're done rocking it. Get it? Yet? Now don't forget it. Cause now you're hip to everything I said. It's up to you to take a few steps ahead. Higgity diggity damn, try oobop shabam. You gotta hear a Blue Note to dig Def Jam. Let's play a game called hide and seek. You hide or find you with the words I speak. Let's play a game called hide and seek. You hide or find you. Check it out. I'm gonna find you with this vocal for those based both overseas and local. Now first the mixture hits you, grips you. Get used to my voice, it's a permanent fixture. With you, get a picture, sort of like a profile from showing that I'm not docile, son. But far from it, I rhyme intelligently. Cause I'm an MC with relevance, you see. Now what you're hearing is not a rehearsal. An urban species is not a commercial pop group. When I get up on a hip hop loop, even if I say so myself, you get a hot scoop. Blowing my trumpet, I'm not egotistic. So in the category, I'm not a statistic. Far from a rapper with an ego problem. The music industry already has too many of them. I'm not a king or prince or any form of royalty. I'm not a sellout with no sense of loyalty. And to my fellow species, there's no debate in this. Put my faith in Jah, which is why I'm not an atheist. I stand for peace, but I still release. Blows and foes wanna push me to the limit. So hold back the track, I wait for a minute. I wanna let you know I made it separate the men from the boys. Okay, bring back the noise. I let it penetrate through your eardrum. I'm letting you know who I am and where I come from. I go deep into your subconscious. Conscious. And most MCs are obnoxious. So just watch this space, stay tuned. Don't touch that dial, I'll be back in a while. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. Real estate able and able. I'm proud and talking loud just like my label. I gotta install that brand new format. I took time to design and you can be sure that, when we come that we become it that different. Looking back on my youth, a lot of it was misspent. But then I made a change for the better. And now I'm on the right track, everything's clearer. See, once upon a time, my mind was Europeanized. Opened up my eyes, took a look around, realized something wasn't right. 90% of the world's population wasn't white. But despite the fact that they're a minority, economically they control the majority. You go to school to be a fool, cause you learn about another man's history. Meanwhile, your own is a mystery. So a worldview becomes a blur view. I wonder, has it ever occurred to you? You're being programmed and Europeanized, so you can only see through European eyes. Then a Western perspective is selected, and anything else is rejected. But this can no longer be accepted. The system's fucked, it's gotta be corrected. So I'm here to break the mold with soul power. Time's running out, I'm in the last hour. No time for snoozing, might sound bruising. Upskill samples is what we're using. Quite essential and quintessential. Experimental, hard but gentle. Equipped with the lick to rip shit. And it has a species stamp all over it. And it's signed by me, the capital MI into the T. From the urban species crew coming through for 93. Mint, renegade, urban species. Dr. Slim, hold tight. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. All hell freeze and listen to this. Let's play a game called Hide and Seek. You hard at finding with the words I speak. Let's play a game called Hide and Seek. You hard at finding with the words I speak. Let's play a game called Hide and Seek. You hard at finding with the words I speak. Let's play a game called Hide and Seek. You hard at finding with the words I speak. Ich könnte mir vorstellen, dass einige der Gestalten, die hier gerade besungen wurden von Hide and Seek, die Urban Species, also der städtischen Spezies, jetzt auch durch die Gassen noch schleichen. Hide and Seek waren das. Die Dirty Dozen Brass Band ist dran mit einer Aufnahme des Jahres 1987, It's All Over Now. Und Dr. John ist auch mit von der Partie. Wer die Band nicht kennt, das ist ursprünglich eine Rhythmusgruppe, die auf Paraden in ihrer Heimatstadt New Orleans den Beat angab, und deren Aufgabe ist es ja, oder deren Hauptaufgabe ist es ja, die Leute zum Tanzen zu animieren. Diese Band konnte das immer spielen. Die haben eine gelungene Mischung da aus Rhythm und Blues, traditioneller Musik aus New Orleans, aber auch Jazz, also wie Bebop. It's All Over Now hier mit Dr. John. either here and there. Will you ever remain in town? Still kind of skeptical about things that's going down. But I used to love her, but it's all over now. Yeah, I used to love her, but it's all over now. I know I used to love her, but it's all over now. Das war im DLF Nachtradio die Sendung Soundcheck mit Songs des Talking Loud Labels. Und das hier gerade war Teddy Edwards oder waren Teddy Edwards und Tom Waits mit dem Titel I'm Not Your Fool Anymore. Bis hin zu den Nachrichten Prince of Peace, ein Song von Gaiano. Am Mikrofon war Udo Fied. Tschüss und bis dann. Time has come when we may run to the hills, to the mills, in search for a thing we call fun. So we've got to get it on to live long, to grow strong, so we can truly belong to a race so equal. The creator will never need a sequel. So we ask you all to join us in a universal prayer, in a universal prayer. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. You hear my plea, ring your bells of peace, help loving never cease. Earth is the power of a solid peace. With respect and overstanding, see the warring can cease. Hatred, silence, noise, violence. Seek another way, more than missiles need guidance. Peace is the way that we're gonna survive. The choice is now for being alive. The leaders have no answer, see they're just as confused. Rapping in the rhythm, but the rhythm's been used. Thoughts need an amplifier for them to get higher. Become our own producer instead of just a buyer. I call a grand nation a meeting of the people. Well, if it don't drop, well then we call a sequel. Thoughts swing down, so I make a compilation. It's a universal label and it's used for this occasion. You say we're dreamers, we're not the only one. I'd rather have a dream than a nightmare to come. Go, go, go, go, go.